Übung 4. Sprechen Sie die Wörter nach und markieren Sie die Unterschiede. Die Apotheke. Das Zentrum. Das Stadion. Das Hotel. Die Nummer. Das Postamt. Das Museum. Der Zirkus.